Mündlicher Ausdruck, Aufgabe 5. Ihre Freundin Claudia bereitet sich auf ihr Examen in Journalistik vor. In 4 Wochen hat sie Prüfung und noch viel zu tun. Völlig unerwartet erhält sie das Angebot, in der Zeit vor der Prüfung 1 Monat lang als Krankheitsvertretung bei einer großen Wochenzeitschrift zu arbeiten. Claudia fragt sie, ob sie bei der Zeitschrift mitarbeiten oder sich lieber auf ihre Prüfung konzentrieren soll. Sagen Sie Claudia, wozu Sie ihr raten. Wägen Sie dabei Vorteile und Nachteile ab. Begründen Sie Ihre Meinung. Ach, was soll ich bloß machen? Arbeiten oder für die Prüfung lernen? Thank you.